worauf ich heute Bock hab, weiß nicht. Unsere Zeit, sie ist jetzt, sagt wie Breitling. Kurven gemalt, so wie Schreibschrift. Letzter Blick ins Spiegel, Feinschliff. Das ist kein Outfit, Baby, das ist Kunst. Jeder weiß es, diese Nacht gehört uns. Guck mal, wie wir funkeln. Eiszeit. Küsschen auf die Wange. Highlight. 808 Bass ist der Vibe. Die Lichter der Stadt ziehen vorbei. Wie wir fühlen es nicht von dieser Welt. Ein Blick von dir und alles strahlt von selbst. Der Steak hat jedes Lächeln von Chopin. Denn unsere Nacht hat ne Million Karat. Wir leuchten wie Brillis am Himmel. Wir leuchten wie Brillis am Himmel. Flashlights aus dem Benzer, Weitsicht. Auf der Rückbank seit Tag eins die gleichen. Tür auf, rein, da tauchen runter. Das Licht tanzt royal, Klunker. Die Herzen glitzern wie beim Juwelier. Ohne euch wär ich heute gar nicht hier. Guck mal, wie wir funkeln. Eiszeit. Küsschen auf die Wange. Highlight. 808 Bass ist der Vibe. Die Lichter der Stadt ziehen vorbei. Wie wir fühlen es nicht von dieser Welt. No!